13. Szene. Galileo Galilei widerruft vor der Inquisition am 22. Juni 1633 seine Lehre von der Bewegung der Erde. Und es war ein Junitag, der schnell verstrich, und der war wichtig für dich und mich. Aus Finsternis trat die Vernunft herfür, einen ganzen Tag stand sie vor der Tür. Im Palast des florentinischen Gesandten in Rom. Galileis Schüler warten auf Nachrichten. Der kleine Mönch und Federzoni spielen mit weiten Bewegungen das neue Schach. Der Papst hat ihn nicht empfangen. Keine wissenschaftlichen Diskussionen mehr. Er war seine letzte Hoffnung. Es war wahr, was er ihm damals vor Jahren in Rom sagte, als er noch der Kardinal Barberini war. Wir brauchen dich. Jetzt haben sie ihn. Sie werden ihn umbringen. Die Discorsi werden nicht zu Ende geschrieben. Meinst du? Da er niemals wieder ruft. Man verbeißt sich immer in einen ganz nebensächlichen Gedanken, wenn man nachts wach liegt. Heute Nacht zum Beispiel dachte ich immerfort, er hätte nie aus der Republik weggehen dürfen. Da konnte er sein Buch nicht schreiben. Und in Florenz konnte er es nicht veröffentlichen. Ich dachte auch, ob sie ihm wohl seinen kleinen Stein lassen, den er immer in der Tasche mit sich herumträgt. Seinen Beweisstein. Dahin, wo sie ihn hinführen, geht man ohne Taschen. Das werden sie nicht wagen. Und selbst wenn sie es ihm antun, wird er nicht widerrufen. Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Ich glaube es auch nicht. Und ich möchte nicht mehr leben, wenn er es täte. Aber sie haben die Gewalt. Man kann nicht alles mit Gewalt. Vielleicht nicht. Er ist 23 Tage im Kerker gesessen. Gestern war das große Verhör und heute ist die Sitzung. Als ich ihn damals, 2 Tage nach dem Dekret hier besuchte, saßen wir dort drüben und er zeigte mir den kleinen Priapgott bei der Sonnenuhr im Garten. Ihr könnt ihn sehen von hier und er verglich sein Werk mit einem Gedicht des Horaz, in dem man auch nichts ändern kann. Er sprach von seinem Schönheitssinn, der ihm zwinge, die Wahrheit zu suchen. Und er erwähnte das Motto »Hieme et estate, et prope et procul, usque dum vivan et ultra«. Und er meinte die Wahrheit. Hast du ihm erzählt, wie er im Collegium Romanum stand, während sie sein Rohr prüften? Erzähl es. Mm-mm. Er benahm sich ganz wie gewöhnlich. Er hatte seine Hände auf seinen Schinken, streckte den Bauch heraus und sagte, »Ich bitte um Vernunft, meine Herren!« Sie betet, dass er widerrufen möge. Lass sie. Sie ist ganz verwirrt, seit sie mit ihr gesprochen haben. Sie haben ihren Beichtvater von Florenz hierher kommen lassen. Herr Galilei wird bald hier sein. Er mag ein Bett benötigen. Man hat ihn entlassen. Man erwartet, dass Herr Galilei um 5 Uhr in einer Sitzung der Inquisition widerrufen wird. Die große Glocke von St. Markus wird geläutet und der Wortlaut des Widerrufs öffentlich ausgerufen werden. Ich glaube es nicht. Wegen der Menschenansammlung in den Gassen wird Herr Galilei an das Gartentor hier, hinter dem Palast, gebracht werden. Der Mond ist eine Erde und hat kein eigenes Licht. Und so hat die Venus kein eigenes Licht und ist wie die Erde und läuft um die Sonne. Und es drehen sich 4 Monde um das Gestirn Jupiter, das sich in der Höhe der Fixsterne befindet und an keiner Schale befestigt ist. Und die Sonne ist das Zentrum der Welt und unbeweglich an ihrem Ort. Und die Erde ist nicht Zentrum und nicht unbeweglich. Und er ist es, der es uns gezeigt hat. Und mit Gewalt kann man nicht ungesehen machen, was gesehen wurde. 5 Uhr. Ich kann nicht mehr warten, ihr. Sie köpfen die Wahrheit. Nichts. Es ist 5:03. Er widersteht. Er widerruft nicht. Nein. Und wir Glücklichen. Also, es geht nicht mit Gewalt. Sie kann nicht alles. Also, die Torheit wird besiegt. Sie ist nicht unverletzlich. Also, der Mensch fürchtet den Tod nicht. Jetzt beginnt wirklich die Zeit des Wissens. Das ist ihre Geburtsstunde. Bedenkt, wenn er widerrufen hätte. Ich sagte es nicht, aber ich war voll Sorge. Ich Kleingläubiger. Ich aber wusste es. Als ob es am Morgen wieder Nacht würde, wäre es gewesen. Als ob der Berg gesagt hätte, ich bin ein Wasser. Herr, ich danke dir. Aber es ist alles verändert heute. Der Mensch hebt den Kopf, der Gepeinigte, und sagt, ich kann leben. So viel ist gewonnen, wenn nur einer aufsteht und Nein sagt. Die Glocke von St. Markus. Er ist nicht verdammt. Ich, Galileo Galilei, Lehrer der Mathematik und der Physik in Florenz, schwöre ab, was ich gelehrt habe, dass die Sonne das Zentrum der Welt ist und an ihrem Ort unbeweglich. Und die Erde ist nicht Zentrum und nicht unbeweglich. Ich schwöre ab, verwünsche und verfluche mit redlichem Herzen und nicht erheucheltem Glauben alle diese Irrtümer und Ketzereien sowie überhaupt jeden anderen Irrtum und jede andere Meinung, welche der Heiligen Kirche entgegen ist. Du hast weder eine Hose kaufen noch selber publizieren können. Das hast du gelitten, weil für die Wissenschaft gearbeitet wurde. Unglücklich das Land, das keine Helden hat. Eingetreten ist Galilei, völlig, beinahe bis zur Unkenntlichkeit verändert durch den Prozess. Er hat den Satz Andreas gehört. Einige Augenblicke wartet er an der Tür auf eine Begrüßung. Da keine erfolgt, denn die Schüler weichen vor ihm zurück, geht er, langsam und seines schlechten Augenlichts wegen unsicher, nach vorn, wo er einen Schemel findet und sich niedersetzt. Ich kann ihn nicht ansehen. Er soll weg. Beruhige dich. Weinschlauch! Schneckenfresser! Hast du deine geliebte Haut gerettet? Mir ist schlecht. Gebt ihm ein Glas Wasser. Ich kann schon wieder gehen, wenn ihr mir ein wenig helft. Nein. Unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Ist es nicht klar, dass ein Pferd, welches 3 oder 4 Ellen hoch herabfällt, sich die Beine brechen kann, während ein Hund keinen Schaden erlitte, desgleichen eine Katze selbst von 8 oder 10 Ellen Höhe, ja eine Grille von einer Turmspitze und eine Ameise, wenn sie vom Mond herabfiele? Und wie kleinere Tiere verhältnismäßig kräftiger und stärker sind als die großen, so halten sich die kleinen Pflanzen besser. Eine 200 Ellen hohe Eiche könnte ihre Äste in voller Proportion mit einer kleinen Eiche nicht halten, und die Natur kann ein Pferd nicht so groß wie 20 Pferde werden lassen, noch einen Riesen von 10-facher Größe, außer durch Veränderungen der Proportionen aller Glieder, besonders der Knochen, die weit über das Maß einer proportionellen Größe verstärkt werden müssen. Die gemeine Annahme, dass große und kleine Maschinen gleich ausdauernd seien, ist offenbar irrig. Galilei discorsi.